Kundgabe 5046. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.01.1951. Gottes Verheißung. Irdisch und geistig. Was ich euch verheißen habe, wird sich erfüllen, so wie ihr lebet nach meinem Wort. Darum brauchet ihr weder irdische noch geistige Not zu fürchten. Denn ich bedenke euch mit allem, was ihr benötigt für Leib und Seele, so ihr euch als meine Kinder fühlt und euch bemüht, meinen Willen zu erfüllen. Meine Verheißungen sind immer an die Erfüllung meiner Gebote geknüpft, an das Ausleben meines Wortes im freien Willen. Ich verheiße euch das ewige Leben und übernehme auch die Sorge um den Leib, solange ihr auf Erden weilet. Also bin ich ein Herr über Zeit und Ewigkeit, und nie wird meine Liebe aufhören zu euch, denen ich ein seliges Los bereiten will. Solange ihr aber auf Erden wandelt, müsstet ihr euch das Leben in der Ewigkeit erwerben, und darum gebe ich euch Kraft und Gnade, dass ihr es vermöget, wenn ihr es wollet, dass ihr selig werdet. Ich versorge euch mit allem, wessen ihr bedürfet, auf dass ihr nun sorglos euer Seelenheil suchen könnet, auf dass ihr arbeiten könnet an eurer Seele, dass sie reif werde für den Eingang zum ewigen Leben. Durch meine Verheißung will ich euch Trost und Kraft geben und Zuversicht in jeder Not, denn mein Wort ist Wahrheit und es erfüllet sich. Darum gibt es nichts, was euch bedrücken darf, denn ich versprach euch, jede Last zu tragen und jede Not von euch abzuwenden. Ich versprach euch geistige und leibliche Nahrung und zuletzt die himmlische Glückseligkeit. Zur Anschauung Gottes sollet ihr gelangen und in meiner Liebe ewig selig sein. Doch ich fordere von euch, dass ihr mich liebet und mir dienet in Demut und Gehorsam, dass ihr wie Kinder zu mir kommet und nach meiner Vaterliebe verlanget. Ich fordere von euch Liebe zum Nächsten, durch die ihr die Liebe zu mir bekundet. Wenig nur verlange ich von euch, um euch unermesslich viel geben zu können, wie ich es verheißen habe, dass keines Menschen Auge je gesehen und keines Menschen Ohr je gehört hat, was ich bereitet habe denen, die mich lieben. Amen.